bin erlöst von aller Sünd und ich bin des Heilands Kind, denn aus Lieb zu mir kam er vom Himmelsthron. Jesus hat mich frei gemacht von des Satans finsterer Macht. Ja, so wunderbar ist Gottes Sohn. Gottes Kind zu sein ist wunderbar. Preis sei Gott, Halleluja. All mein Sehnen geht zum Kreuze hin, weil ich Gottes Kind bin. Manchen kommt es nicht in Sinn, warum ich so glücklich bin, denn sie sind von Gottes Liebe noch so fern. Wenn sie fragen, wie das sei, warum ich so froh und frei, sage ich von ganzem Herzen gern. Gottes Kind zu sein ist wunderbar. Preis sei Gott, Halleluja. All mein Sehnen geht zum Kreuze hin, weil ich Gottes Kind bin. Ist mein Weg so oft auch schmal, ist es dennoch keine Qual, denn mein Heiland, er geht mir den Weg voran. Auf dem Lebensweg ich geh und vor Jesus ich einsteh, denn mein Pilgerlauf geht's Himmel an. Gottes Kind zu sein ist wunderbar. Preis sei Gott, Halleluja. All mein Sehnen geht zum Kreuze hin, weil ich Gottes Kind bin.